Er dachte lange nach. Es musste etwas sein, was niemand in Phantasien konnte, auch nicht mit dem Zeichen. Etwas, das nur er, Bastian, vermochte. Und endlich fiel es ihm ein. Geschichten erfinden. Atreo sollte sehen, dass er, Bastian, ein großer Dichter war. Er wünschte sich, dass sich so bald wie möglich eine Gelegenheit bieten sollte, es dem Freund zu beweisen. Vielleicht schon morgen. Zum Beispiel könnte es ein Dichterfest in Amagant geben, bei dem Bastian alle in den Schatten stellen würde. Oder noch besser wäre es, wenn alles, was er erzählen wollte, Wirklichkeit würde. Hatte Grau Gaman nicht gesagt, dass Phantasien das Land der Geschichten sei und deshalb sogar Vergangenes neu entstehen könnte, wenn es in einer Geschichte vorkommt? Atreo sollte Augen machen. Als sie am nächsten Morgen im Prunksaal bei einem üppigen Frühstück saßen, sagte Quirquobat: »Vielleicht weißt du nicht, Bastian Balthasar Buchs, dass wir Amarganter nach einer uralten Tradition die Liedersänger und Geschichtenerzähler in Phantasien sind. Darum werden wir überall mit Achtung und Freude empfangen. Doch haben wir einen Kummer. Unser Vorrat an Liedern und Geschichten ist ehrlich gesagt nicht sehr groß. Und viele von uns müssen sich dieses Wenige teilen. Es geht aber die Sage, dass du in deiner Welt dafür bekannt bist, Geschichten erfinden zu können. Ist das wahr?« »Ja«, sagte Bastian, »ich bin sogar dafür ausgelacht worden.« »Ausgelacht dafür, dass du Geschichten erzählen kannst, die noch nie jemand gehört hat? Wie ist das möglich? Von uns ist keiner dazu in der Lage, und wir alle, ich und meine Mitbürger, wären dir unaussprechlich dankbar, wenn du uns einige neue Geschichten schenken wolltest. Wirst du uns mit deinem Genie helfen?« »Mit Vergnügen.« Nach dem Frühstück gingen sie wieder auf den Wettkampfplatz hinaus, wo sich bereits eine große Zahl Amarganter versammelt hatte. Man hatte Sessel aufgestellt und Bastian nahm in der Mitte zwischen Quirquobat und Atreo Platz. Fuchur postierte sich hinter ihnen, dann klatschte Quirquobat in die Hände. »Der große Dichter will unseren Wunsch erfüllen, er wird uns neue Geschichten schenken. Darum gebt euer Bestes, Freunde, um ihn in Stimmung zu bringen.«